Erster der Herr sprach zu Mose und Aaron in Ägypten und gab ihnen folgende Anweisungen: Zweiter dieser Monat soll für euch der erste Monat des Jahres sein und an der Spitze aller Monate stehen. Dritter sagt der ganzen Gemeinschaft Israels: Am 10. Tag dieses Monats soll jede Familie ein Lamm besorgen. Vierter, wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich mit dem nächsten Nachbarn zusammentun, damit sie das Lamm gemeinsam essen können. Fünfter, es muss ein männliches Lamm sein, das ein Jahr alt und fehlerfrei ist, ihr sollt es von den Schafen oder Ziegen auswählen. Sechster, ihr sollt das Lamm bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren, und am Abend dieses Tages soll es die ganze Gemeinschaft Israel schlachten. Siebter, danach sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und den oberen Türrahmen der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Achter, in derselben Nacht sollen sie das Fleisch gebraten essen, zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Neunter, ihr sollt es nicht roh oder in Wasser gekocht essen, sondern am Feuer braten, sodass der Kopf, die Beine und die inneren Teile noch zusammenhängen. Zehnter, ihr sollt nichts davon bis zum Morgen übrig lassen, was am Morgen noch übrig ist, müsst ihr verbrennen. Elfter, ihr sollt es so essen, mit einem Gürtel um die Hüften, Sandalen an den Füßen und einem Stab in der Hand, denn ihr müsst es schnell essen. Dies ist das Passafest für den Herrn. Zwölfter, denn in dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeborenen töten, sowohl bei den Menschen als auch beim Vieh. Ich, der Herr, werde auch meine Macht über alle Götter Ägyptens zeigen. 13. Das Blut an euren Häusern wird ein Zeichen für euch sein, denn wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen. Dann wird euch kein Unglück treffen, wenn ich Ägypten strafe. 14. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein, an dem ihr dem Herrn ein Fest feiert. Ihr sollt dieses Fest von Generation zu Generation als eine ewige Ordnung feiern. 15. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag müsst ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen, denn jeder, der vom 1. bis zum 7. Tag gesäuertes Brot isst, wird aus Israel ausgeschlossen. 16. Am 1. und am 7. Tag sollt ihr eine heilige Versammlung abhalten. An diesen Tagen darf keine Arbeit verrichtet werden, außer der Zubereitung von Essen, das jeder braucht. 17. Ihr sollt die Regeln für das ungesäuerte Brot befolgen, denn an diesem Tag habe ich eure Gruppen aus Ägypten geführt. Deshalb sollt ihr diesen Tag von Generation zu Generation als eine ewige Ordnung feiern. 18. Im 1. Monat, vom Abend des 14. Tages bis zum Abend des 21. Tages, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. 19. 7 Tage lang darf kein Sauerteig in euren Häusern sein, denn jeder, der gesäuertes Brot isst, wird aus der Gemeinschaft Israels ausgeschlossen, egal ob er ein Fremder oder ein Einheimischer ist. 20. Ihr sollt kein gesäuertes Brot essen. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr nur ungesäuertes Brot essen. 21. Mose rief alle Ältesten Israels zusammen und sagte zu ihnen: Geht und besorgt ein Lamm für eure Familien und schlachtet das Passahlamm. 22. Nehmt einen Ysopzweig, taucht ihn in das Blut in der Schale und streicht etwas Blut an den oberen Türrahmen und die beiden Türpfosten. Aber keiner von euch soll bis zum Morgen sein Haus verlassen. 23. Denn der Herr wird durch Ägypten gehen, um die Ägypter zu strafen. Wenn er das Blut am oberen Türrahmen und an den beiden Türpfosten sieht, wird der Herr an dieser Tür vorübergehen und dem Zerstörer nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen und euch zu schaden. 24. Ihr sollt diese Anweisung als eine ewige Regel für euch und eure Kinder befolgen. 25. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch geben wird, wie er es versprochen hat, sollt ihr diesen Gottesdienst weiterführen. 26. Wenn eure Kinder euch dann fragen, was bedeutet dieser Brauch für euch? 27. Dann sollt ihr antworten, es ist das Passahopfer für den Herrn, der an den Häusern der Israeliten in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter strafte, aber unsere Familien verschonte. Da verneigten sich die Leute und beteten an. 28. Die Israeliten gingen und taten genau das, was der Herr Mose und Aaron befohlen hatte. 29. Um Mitternacht tötete der Herr alle Erstgeborenen in Ägypten, vom erstgeborenen Sohn des Pharaos, der auf dem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen im Kerker, und auch alle erstgeborenen Tiere. 30. In dieser Nacht standen der Pharao, seine Diener und alle Ägypter auf, und es gab ein lautes Klagen in Ägypten, denn in jedem Haus war jemand gestorben. 31. Der Pharao rief Mose und Aaron noch in der Nacht und sagte, steht auf und verlasst mein Volk, ihr und die Israeliten. Geht und dient dem Herrn, wie ihr es verlangt habt. 32. Nehmt auch eure Schafe und Rinder mit, wie ihr es verlangt habt. Geht und bittet den Herrn auch für mich um Segen. 33. Die Ägypter drängten die Israeliten, das Land schnell zu verlassen, denn sie dachten, sonst sterben wir alle. 34. Die Israeliten nahmen ihren Brotteig mit, bevor er gesäuert war, und trugen die Backschüsseln, in ihre Kleider gewickelt, auf ihren Schultern. 35. Die Israeliten hatten getan, was Mose ihnen gesagt hatte, und von den Ägyptern silberne und goldene Gegenstände sowie Kleider erbeten. 36. Der Herr hatte dafür gesorgt, dass die Ägypter den Israeliten wohlgesonnen waren, so dass sie ihnen gaben, was sie verlangten. So nahmen die Israeliten den Ägyptern ihre Besitztümer weg. 37. Die Israeliten zogen von Ramses nach Sukkot. Es waren etwa 600.000 Männer zu Fuß, ohne die Kinder zu zählen. 38. Auch viele andere Menschen zogen mit ihnen, zusammen mit Schafen und Rindern, einer sehr großen Menge Vieh. 39. Sie buken aus dem Teig, den sie aus Ägypten mitgenommen hatten, ungesäuerte Fladenbrote. Der Teig war nicht gesäuert, weil sie so schnell aus Ägypten vertrieben worden waren, dass sie keine Zeit hatten, sich aufzuhalten oder Reiseproviant vorzubereiten. 40. Die Israeliten hatten 430 Jahre in Ägypten gelebt. 41. Nach 430 Jahren, genau an diesem Tag, zogen alle Gruppen des Herrn aus Ägypten aus. 42. Dies ist eine Nacht, die der Herr bewahrt hat, weil er sie aus Ägypten herausführte. Diese Nacht soll von allen Israeliten von Generation zu Generation gefeiert werden. 43. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, dies ist die Regel für das Passa, kein Fremder darf davon essen. 44. Ein Sklave, der für Geld gekauft wurde, darf davon essen, wenn er beschnitten ist. 45. Ein Gast oder ein Tagelöhner darf nicht davon essen. 46. Es soll in einem Haus gegessen werden, ihr dürft kein Fleisch aus dem Haus tragen. Ihr sollt keinen Knochen des Lammes brechen. 47. Die ganze Gemeinschaft Israels soll diese Regel befolgen. 48. Wenn ein Fremder bei euch wohnt und das Passafest für den Herrn feiern möchte, müssen alle männlichen Personen in seinem Haushalt beschnitten werden. Danach dürfen sie es feiern und gelten dann wie Einheimische. Aber ein unbeschnittener Mann darf es unter keinen Umständen essen. 49. Es soll dasselbe Gesetz für den Einheimischen und für den Fremden gelten, der bei euch wohnt. 50. Alle Israeliten taten genau das, was der Herr Mose und Aaron befohlen hatte. 51. An genau diesem Tag führte der Herr die Israeliten in ihren Gruppen aus Ägypten heraus.